Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Ihr alle kennt wahrscheinlich diese kleinen Sprüche, diese kleinen Lebensweisheiten, so könnte man sie wahrscheinlich nennen. Finde ich manchmal ganz nett, einfach da ein bisschen drin rumzublättern und ab und zu mal einen dieser Sprüche zu lesen und sich vielleicht auch noch zu merken. Eine der Apps, die diese Sprüche auflistet, um genau zu sein, 100 von ihnen, heißt Lebensweisheiten, ist eine Windows Phone App, die natürlich auch unter Windows 10 Mobile funktioniert, ist 494 KB Kilobyte groß, rangiert unter der Kategorie Unterhaltung, hat als unterstützte Betriebssysteme Windows Phone 8, Windows Phone 8.1 und Windows 10 Mobile, bietet bei 5 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 2,5 Sternen. Finde ich, könnte man allerdings auch höher bewerten. Die App wird folgendermaßen beschrieben: Habe Spaß an den besten Lebensweisheiten, verwalte deine Favoriten und teile diese auf Facebook, Twitter, Windows Live oder LinkedIn. Konto muss unter Einstellungen, System, E-Mail-Konten und andere eingerichtet sein. Die App ist sehr simpel. Ihr startet sie, habt dann im Prinzip sowas wie ein Straßenschild, da steht dann 100 Lebensweisheiten, alle und Favoriten und Favoriten. Und darunter, wie auf einem Straßenschild oder einem Hinweisschild, gibt es ja die 100 Lebensweisheiten untereinander. Ihr könnt darauf tappen, dann könnt ihr sie ganz lesen, könnt, wenn die Quelle bekannt ist, auch noch lesen, von wem, könnt die als Favoriten markieren, wenn sie euch gut gefallen und dann eben über zum Beispiel Facebook, Twitter etc. pp. Teilen. Wie gesagt, kleine nette App, manchmal wirklich nett, gratis, kostenlos, wie auch immer man es sagen will, und läuft auf dem Lumia 640 einwandfrei. Also, Download-Empfehlung meinerseits für Lebensweisheiten. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.